Test, test, test. Es scheint zu gehen. Ja, schönen guten Tag, liebe Hausburg-WG und vor allem lieber Danny. Ich probiere jetzt hier mal ein neues Kommunikationsmittel aus, und zwar den Podcast. Ja, ich hatte mir heute Morgen überlegt, es wäre doch cool, wenn ich dir einmal die Woche einen Podcast schicke, in dem ich Lieder, die mir wichtig waren die Woche oder die ich irgendwie wichtig finde, dir mitzuteilen, dir vorspiele und dann immer auch ein bisschen erzähle, was bei mir so los ist. Jetzt gerade kann ich nur so viel erzählen, dass ich natürlich hier Augenblick. Natürlich hier alles noch ein bisschen provisorisch mache, aber ich hoffe, das funktioniert schon mal ganz gut. Ich bin ein bisschen müde, ich hatte die Nachtschicht und dann ja, konnte ich nicht richtig schlafen, weil ich hier noch backen wollte, weil Sanna heute ihre ersten Prüfungen hat. Sie hatte diese Woche Prüfungen oder Klausuren und 10 Stück sind es. Heute hat sie die ersten beiden geschrieben, unter anderem Chirurgie, und ich wollte ihr halt gerne etwas backen, damit sie sich die Woche über dann an Süßigkeiten ein bisschen Nervennahrung holen kann. Genau, und als sie dann hier war, war das alles sehr schön und so, und ich hatte mich noch mit Nils verabredet, hatte dort aber doch auch keine Lust, oder hatte keine Lust mehr zu Nils zu gehen. Und nun bin ich, weil ich einfach ziemlich kaputt und müde bin, und dazu passt eigentlich auch der erste Song, den ich heute spielen werde. Und zwar hat Scooter ja ein neues Album rausgebracht letzte Woche. Aces, glaube ich, oder Ace. Und es ist mal wieder klasse. Ich kann es dir nur empfehlen, auch wenn es nicht deine Musik ist. Hier einmal Scooter mit Birdwatch. Make some noise for the bird watcher. Let your mind slip and slide. Trigonator hot water. You better love your daughter. It's deep, dark, dirty, and it ain't too late. Take a look at your watch, let me tell it straight. Move your hands down low and move your hands up high. Move your structure to the ground and move your structure to the sky. Ableton, mit dem ich das, Ableton Live, mit dem ich immer meine Musik auch mache. Und Scooter war jetzt natürlich ein BPM von 147. Und ich hatte das vorher aber einfach nicht eingestellt, sondern auf 120 nur gestellt. Deswegen ist es am Anfang, glaube ich, ein bisschen abgehackt, weil es einfach ein bisschen lahm ist. Genau, ich werde versuchen, das jetzt aber beim nächsten Mal besser hinzukriegen beim nächsten Lied. Richtig, also wie gesagt, Scooter, ich habe es gehört und es sind einfach wieder super Party-Lieder einfach. Die machen gute Laune, finde ich, wenn man so auf elektronische Musik steht. Genau. Ansonsten kann ich noch berichten, dass ich hier mal wieder mein Zimmer ausgemistet habe. Ich habe den Schreibtisch weggeschmissen, oder beziehungsweise wollte ich den verschenken oder verkaufen. Und der ist jetzt erstmal oben auf dem Dachboden gelandet. Ich habe jetzt hier nur noch ein Bett, also eigentlich nur die Matratze, und habe mir dann, Sanna hatte eine kleine Kommode übrig, die habe ich jetzt hier Genau, und eigentlich habe ich hier noch ein Bett und eine kleine Kommode. Und heute habe ich mir noch eine Kiste gekauft, auf die ich den Verstärker gepackt habe, eine Holzkiste. Genau, dazu kann ich aber auch gleich noch ein bisschen näher erzählen. Hier ist jetzt erstmal das nächste Lied. Und zwar sind das die Nevermen. Das ist ein sind drei Künstler aus Amerika, die sich zusammengetan haben. Drei große Künstler, unter anderem der Mike Patton, einer meiner Lieblingsmusiker. Früher bei Faith No More und habe auch viele eigene Projekte gemacht, Mr. Bungle zum Beispiel. Und ja, ich fand dieses Lied irgendwie vom Album ziemlich cool. Und hier kommt dann jetzt Nevermind mit Hey Dawn. Thank you. Das, liebe Leute, waren die Nevermen mit Hey Down. Hier nochmal kurz eine aktuelle Vegan-News. Lupinenmilch schmeckt mir nicht. Lupinenjoghurt, Mango und Himbeer mag ich sehr gerne. So, witzig. Jetzt habe ich gerade mit dir geschrieben, Danny, und du schreibst gerade, bin gespannt, aber nix, was Geld kostet, Fragezeichen. Nein, es hat mich kein Geld gekostet. Ich wollte noch kurz sagen zu der Verstärkergeschichte. Ich habe, wie gesagt, alles weggepackt und habe auch den Verstärker und die Boxen weggepackt, weil ich dachte, dass, also weil die Boxen einfach auch sehr groß sind und der Verstärker nimmt ja auch nochmal Platz weg. Habe dann aber festgestellt, dass ich einfach Sound halt auch brauche, nicht nur über die Kopfhörer, sondern ja auch gerne so Musik höre und auch um meine eigenen Lieder mal auf guten Boxen zu hören. Hatte mir dann zuerst so kleinere Boxen gekauft, also so USB-Boxen, die waren natürlich totaler Schwachsinn. Und ja, habe jetzt wieder den Verstärker runtergeholt und auch die Boxen, habe mir noch zwei Boxenständer bestellt, damit die, damit es einfach noch ein bisschen schöner auch aussieht und die Boxen hier nicht auf dem Boden stehen müssen. Genau, da bin ich sehr zufrieden mit. Ne? Mit meiner Musik sowieso kann ich kurz erzählen. Habe ja wieder zwei Tracks fertiggestellt. Unter anderem gab es ein paar Free Sounds, Vocals von Michael Jackson, die jetzt, ich glaube, frei sind jetzt von der GEMA oder so. Oder ich informiere mich da nicht so genau, ob ich da jetzt irgendwelche Rechte verletze oder nicht. Und habe dann einfach mal aus zwei Songs von Michael Jackson mit den Vocals ein bisschen rumgespielt und einen Song damit gemacht. Das war auf jeden Fall für dich sehr, sehr cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, und ich muss einmal ganz kurz hier klicken, währenddessen. Ah ja, genau, ich wollte nämlich gucken, was der nächste Song ist. Der nächste Song ist sozusagen für dich, Danny. Ich spiele ja hier viele Songs, die ich irgendwie sehr gut finde oder die mich irgendwie begleitet haben die Woche. Und möchte aber, weil wir ja einen sehr unterschiedlichen Musikgeschmack doch haben, wollte ich jetzt hier auf jeden Fall auch etwas für dich spielen. Und hier kommt jetzt für dich Danny Kadaver mit Creature. Weiter kann ich leider nicht lesen gerade hier. Muss ich auch nochmal ein bisschen neu machen. Also viel Spaß dabei. We'll be right back. hast es bestimmt auch gewusst, Danny. Nächstes Mal kann ich ja mal so Ratespiele auch machen, falls du es dann vielleicht sogar mit irgendjemandem zusammenhörst oder so, dann kannst du mit deinem Wissen glänzen über Musik zum Beispiel. Genau. Was gibt es sonst noch zu berichten bei mir? Ich bin ja im Marathontraining. Ich hatte ein wenig über Weihnachten und im Januar das, sag ich mal, schleifen lassen. Und ich bin jetzt aber wieder voll drin. Habe allerdings vor 5 Tagen mir, glaube ich, habe ich mir meine eine Sehne, keine Ahnung, wie die heißt, auf dem Fuß ein wenig überspannt, überdehnt. Und genau, habe den Fehler gemacht, dass ich dann weitergelaufen bin die nächsten beiden Tage. Jetzt habe ich 3 Tage Pause machen müssen, aber ich bin trotzdem noch ganz zuversichtlich, dass Barcelona auf jeden Fall was wird. Ich habe ja, wie gesagt, auch keine Zielzeit, sondern will einfach das genießen und freue mich da auf jeden Fall auch mit Sana hinzufahren und ein paar Tage in Barcelona zu verbringen. Das Wetter wird bestimmt auch ganz toll und genau, richtig, das finde ich schön. Und genau, ich komme dann ja im April auch vorbei. Und zwar am 6. April ist das. Da bin ich dann bei euch und will zu Churches oder habe mir halt Karten für Churches geholt. Genau, und Sana kommt mit nach Berlin, wenn sie da frei hat. Das ist ein bisschen die Frage, weil sie da so ein Praktikum machen muss oder ihr Abschlusspraktikum oder so. Und da weiß ich noch nicht genau, ob das halt Anfang April ist oder Ende April. Ansonsten würde sie gerne mitkommen. Und wir würden uns freuen, halt bei euch auf jeden Fall wieder oder bei euch reinzuschneiden. Und ja, wenn Georg nicht da ist, werde ich nochmal fragen. Vielleicht kann ich ja sogar sein Zimmer haben. Das wäre ja dann auch ganz cool. Aber ich natürlich auch Reses Zimmer ist ja auch immer sehr schön. Obwohl, stimmt, das Bett ist ein bisschen klein. Aber es gibt ja noch die Matratze. Genau. Und deswegen kommt jetzt hier als nächstes der Song von Churches. Der ganz bekannte Song, den jeder kennt, den wahrscheinlich auch du kennst. Ich habe den Namen nicht dahinter geschrieben. Viel Spaß damit. I gave up on time, just like you said you would. Genau, das waren Churches. Die schaue ich mir dann im April halt an. Ich glaube, die spielen in der Columbia-Halle. Kann das stimmen? Gibt es das in Berlin? Ja, ne? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Muss ich doch mal schauen. Genau, dann ist mir gerade eingefallen, ich könnte ja auch das Rezept der Woche auch immer mitteilen. Und zwar, weil das diese Woche hat, Sana hat selber, na, keine Pfannkuchen, sondern Tapas, Tapas, ne? Selber Tapas. Ja, dieses dünne Fladenbrot irgendwie gemacht. Ach komm, ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall, das Geile war eigentlich daran, sie hatte dann so eine Knoblauch-Käsesoße gemacht. Und die war wirklich sehr, sehr lecker. Bei Bedarf könnte ich euch gerne das Rezept mal, ich glaube, es war mit Cashew, gerne das, ich weiß aber nicht genau, gerne das Rezept mal mitteilen. Da haben wir die ganze Woche noch von gegessen, weil wir dann so ein bisschen Reste gegessen haben. Und haben es überall drauf geschmiert. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Richtig lecker. Genau, ansonsten kann ich zu mir noch sagen, es ist alles gut soweit. Mir geht es gut. Ich komme mit dem Geld ganz gut klar. Habe jetzt keine größeren Ausgaben gemacht oder so. Seelisch geht es mir auch gut. Ich gehe noch weiterhin ja zu meiner Gruppe und auch zur Therapeutin. Das tut mir auf jeden Fall gut. Und ja, das Einzige, worüber ich immer noch so ein bisschen nachdenke, das erzähle ich gleich nach dem nächsten Song. Hier ist noch einmal etwas für dich, Danny. Und zwar sind das Greenleaf mit Mono Stereo Whatever. We'll be right back. Das war ein Greenleaf mit Monostereo, whatever. Genau, was ich erzählen wollte, war eigentlich, dass ich ja immer mehr natürlich auch über die Zukunft nachdenke und eigentlich immer, wenn ich mit Leuten darüber rede oder die mich fragen, ich auf dieses, immer wieder auf unser letztes Gespräch oder eins unserer letzten Gespräche zurückkomme, auf dieses autarke Leben irgendwie von der. Okay, was war das? Sorry. Dieses Aussteigerleben. Immer wieder davon erzählt, dass auf jeden Fall da ein Kumpel ist, der das auch, sag ich mal, als Traum sieht oder vielleicht nicht als Traum oder ja, als eine Möglichkeit, sein Leben zu verbessern. Und Nils habe ich das auch schon erzählt, der ist ja auch dafür, der meinte, hat jetzt auch schon vorgeschlagen, dass er mit mir in eine Kommune ziehen will mit Sanna und seiner Freundin und so. Und ja, dem habe ich auch schon wieder gesagt, dass ihr euch bestimmt gut verstehen würdet und ich mir auch vorstellen könnte, dass wir da zu sechst auch irgendwie was machen zum Beispiel. Genau, das war jetzt eigentlich so das, was bei mir los war. Es war einfach mal ein Test. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen. Vielleicht muss ich nächstes Mal vorher mir besser überlegen, was ich natürlich erzählen will, weil das war jetzt alles ein bisschen spontan. Und ja, genau. Gut, Danny, dann wünsche ich dir erstmal was, fühle dich gedrückt und hier ist zum Abschluss José González mit How We Walk on the Moon. Every step is moving me up, moving, it's moving me up. Every step is moving me up, moving, moving me up. Each tiny, tiny move, it's all I need, and I jump over. Every step is moving me up, moving, it's moving me up. Moving,